Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 70. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Die heutige Folge ist buchstäblich formatfüllend bis zur letzten Sendesekunde. Ich enthalte mich daher aller Lotzelachs und beschränke mich darauf, Brigitte Lederer als Sendungsgast vorzustellen, um ihr das Wort ohne weitere Umschweife zu übergeben. Novalis. Das einzige wirkliche Genie der Schule war Novalis, der sich in ihr ausnimmt wie eine Nachtigall unter lauter kunstvollen Spieldosen, und selbst dieser war in seinem Denken noch bedeutender als in seinem Dichten. Die Hauptmasse seiner Ideen hat Novalis in den Fragmenten niedergelegt, einer umfangreichen Aphorismensammlung, von der zu seinen Lebzeiten nur einiges in der romantischen Zeitschrift Athenäum unter dem Titel Blütenstaub veröffentlicht wurde. Von ihm war die fragmentarische Form nicht aus Bizarrerie oder Bequemlichkeit ergriffen worden, sondern als die seinem Wesen einzig angemessene und organische Ausdrucksweise. Sein Grundcharakter war eine edle Unvollkommenheit, alles an ihm nur Anlage, Keim, Entwicklungsansatz. Das wusste er selber und er schrieb in sein Tagebuch: Ich soll hier nicht vollendet werden. Und ein andermal: Ich soll hier nichts erreichen. Ich soll mich in der Blüte von allem trennen. In diesem Sinn hat er uns denn auch wirklich nichts anderes gegeben als die Blüte einer Philosophie. Im letzten und höchsten Verstande ist für Novalis jede Erkenntnis mystisch. Alles Auserwählte, lauten seine schönen Worte, bezieht sich auf Mystizismus. Wenn alle Menschen ein paar Liebende wären, so fiele der Unterschied zwischen Mystizismus und Nicht-Mystizismus weg. Dieser Mystizismus gipfelt in der Forderung an den Geist, sich ins Innere zu versenken und dort eine eigene Welt aufzubauen. Die Welt ist kein Traum, aber sie soll und wird vielleicht einer werden. Dieser Aphorismus führt im Nachlass die Überschrift Zukunftslehre des Lebens. Novalis meint damit, dass wir danach streben sollen, uns eine ähnliche Leichtigkeit der Seele zu erwerben, wie wir sie im Zustand des Traumes besitzen, und eine ähnliche Fähigkeit, in jedes Objekt einzudringen und sich darein zu verwandeln. In dem Augenblick, wo unser Denkorgan unsere Sinne in der Gewalt hat, können wir diese auch nach Gefallen modifizieren und dirigieren. So bemeistert heute schon der Maler das Auge, der Musiker das Ohr, der Poet Sprache und Einbildungskraft. Unser Körper ist schlechterdings fähig, vom Geist in beliebige Bewegung gesetzt zu werden. Vielleicht wird der Mensch einmal imstande sein, verlorene Glieder zu rekonstruieren, sich und durch seinen bloßen Willen zu töten, seine Sinne zwingen können, ihm jede Gestalt zu produzieren, die er verlangt. Seine Seele vom Körper trennen, wenn er es für gut findet. Er wird sehen, hören und fühlen, was, wie und in welcher Verbindung er will. Er wird dann erst im eigentlichsten Sinn seine Welt leben können. Diesen tätigen und freien Gebrauch unseres Geistes, unseres Körpers, der ganzen Welt, sollen wir lernen. Alle Schranken sind bloß des Übersteigens wegen da. In dieser Richtung liegt unsere Zukunft. Wenn man diese verstreuten Aufzeichnungen gegenständlich und buchstäblich nimmt, dann ist der magische Idealismus, wie Novalis seine Philosophie genannt hat, nichts als die abstruse Folgerung, die ein unkritischer Kopf aus dem fichtischen System zieht. Und Novalis ein Gedankenabenteurer, ein philosophischer Cagliostro. Sieht man aber in diesen Äußerungen die Gedankenträume eines tiefen und eigenartigen Dichtergeistes, dann ist Novalis der Prophet einer geistigen Vervollkommnung und Höherentwicklung der Menschheit und selbst der bedeutsamste Beweis für die Kraft und die Macht der menschlichen Fantasie. Machen wir denn nicht täglich die Erfahrung, dass die Seele stärker ist als der Leib, dass dieser nur dazu da ist, sie zu bedienen? Den experimentellen Beweis für diese Fähigkeit des Geistes, sich den Körper zu bauen, hat ein Jahrhundert nach Novalis der Arzt Karl Ludwig Schleich in seinen höchst tiefsinnigen und fruchtbaren und in manchen Partien geradezu genialen Werken erbracht, in denen er unter anderem auf die metaphysische Schöpferkraft hinweist, die in der Hysterie liegt. Bekanntlich sind die Hysterischen imstande, bloß durch ihren Willen, ihre Einbildungskraft, Geschwülste, Brandwunden, Blutungen zu erzeugen. Ja, es gibt sogar einen hysterischen Scheintod und einen Tod durch Autosuggestion. Übrigens ist ja die Hysterie überhaupt nur eine Steigerung ganz normaler Wirkungen, an denen man ebenfalls schon sehen könnte, dass der Gedanke, die Vorstellung schöpferisch ist. Man denke an das Erröten vor Scham, das Erbleichen vor Zorn, die Gänsehaut vor Angst, die Speichelsekretion bei der Idee von Leckerbissen und dergleichen. Außerdem ist jeder Tod durch Schreck eine Art Tod durch Autosuggestion. All dies muss uns zu dem Schluss drängen, dass jeder Mensch der Dichter seiner eigenen Biografie ist, die meisten unbewusst, einem Instinkten Bildungstrieb folgend, etwa in der Art, wie eine Alge sich ihr Kieselgehäuse baut, der geniale Mensch bewusst. Unsere Erlebnisse und Handlungen sind gleichsam Sekrete unseres Willens, unseres intelligiblen Ichs, unserer Seele, die als die einzige wahre Realität geheimnisvoll, schöpferisch hinter unserem sichtbaren Leben thront. Schleiermacher. Wir möchten entgegen einer 100-jährigen Professorentradition die Behauptung aufstellen, dass Novalis der bedeutendste Philosoph der romantischen Schule war, nicht Schleiermacher, nicht Fichte und am allerwenigsten Schelling. Was Schleiermacher mit höchst beachtenswerter geistiger Energie versucht, war der Ausbau einer romantischen Theologie. Religion ist ihm weder ein Wissen noch ein Tun, sondern ein Gefühl. Und zwar, wie er es mit einem ziemlich kakophonen Ausdruck bezeichnet, ein schlechthiniges Abhängigkeitsgefühl. In diesem besteht unser Gottesbewusstsein. Weil aber die Frömmigkeit ein Gefühl ist, ist sie etwas durchaus Individuelles, Außerkonfessionelles, und die religiösen Genies, die Religionsstifter waren jene Persönlichkeiten, die diesem Abhängigkeitsgefühl eine neue Gestalt gaben. Obschon dies eine etwas magere Deutung der religiösen Phänomene ist, haben Schleiermachers Schriften gleichwohl ganze Generationen von protestantischen Theologen befruchtet. Er war auch zweifellos einer der feinsten und mächtigsten Dialektiker, die Deutschland jemals besessen hat. Aber im Grunde nur ein entlaufener Schüler der Aufklärung. Er besaß den bloßen Willen zum Glauben, wie er denn auch ziemlich stark, wenn auch nicht voll eingestanden, zum Pantheismus neigte, sehr oft Gott und Universum als identische Begriffe behandelte und Spinoza überaus hochstellte. Fichte. Fichte war eine der originellsten und suggestivsten Persönlichkeiten des Zeitalters. Schon in seiner äußeren Erscheinung und Gebarung, seiner kräftigen, gedrungenen Gestalt, seinen scharf geschnittenen Zügen, seinem feurigen und gebieterischen Blick, seiner schneidenden Stimme und seinem mehr diktatorischen als demonstrativen Vortrag hatte er viel mehr von einem Sektenstifter oder Parteiführer als von einem Denker und Gelehrten. Anselm Feuerbach sagte von ihm: »Ich bin überzeugt, dass er fähig wäre, einen Mahomet zu spielen, wenn noch Mahomets Zeit wäre, und mit Schwert und Zuchthaus seine Wissenschaftslehre einführen, wenn sein Katheder ein Königsthron wäre.« In der Tat vertrug er nicht den geringsten Widerspruch, hielt jeden, der an seiner Philosophie die geringsten Modifikationen vorzunehmen versuchte, für einen Esel oder Schurken, und bekam durch seine spröden, herrischen Manieren mit aller Welt Händel. Die Universität Jena, an der er eine glänzende Lehrtätigkeit entfaltet hatte, musste er mit Eklat verlassen, wegen einer Affäre, bei der die Regierung in der Sache, er aber in der Form im Unrecht war. Er nannte sogar Kant, der sein System ablehnte, einen Dreiviertelskopf. Seine Vorträge über die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, die er im Winter 1804 auf 1805 in Berlin hielt, übten eine außerordentliche moralische Wirkung. Er wandte sich in ihnen mit hohem ethischen Pathos gegen die Nullität des Zeitgeistes, seine leere Freigeisterei und seichte Aufklärerei, eingewurzelte Selbstzucht und vollendete Sündhaftigkeit, die bald darauf Preußen nach Jena und Tilsit führen sollte. Einen bewunderungswürdigen Mut bewies er durch seine Reden an die deutsche Nation, die er im Winter 1807 auf 1808 hielt, während in Berlin ein französischer Befehlshaber residierte. Man fürchtete allgemein, dass ihn das Schicksal des Buchhändlers Palm treffen werde, und er selber war darauf gefasst. Er forderte in ihnen die sittliche Wiedergeburt des Volkes als Vorbedingung der politischen Wiedergeburt. Und es ist nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass sie einen der stärksten Antriebe zur Erhebung von 1813 gebildet haben. Sein philosophisches System hatte er bereits im Jahre 1794 in der Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre zu entwickeln begonnen, die das Thema behandelt: Wie kommt Wissen zustande? Seine Deduktion nimmt ihren Ausgang von einer kritischen Untersuchung der kantischen Erkenntnistheorie. Diese hatte die Ursache unserer Empfindungen im Ding an sich erblickt, das, wie wir bereits darzulegen versuchten, ein ziemlich prekärer und widerspruchsvoller Begriff war. Demgegenüber erklärte Fichte: Das absolut Erste, Primäre und Ursprüngliche ist nicht das Ding an sich, sondern das Ich. Dieses ist die Grundvoraussetzung und Grundbedingung jeder Art von Erfahrung, weil es alle Erfahrung überhaupt erst möglich macht. Da alles Denken, alle Empirie, die Gesamtheit aller Objekte im Ich gesetzt ist und nur in ihm, kann das Ich durch nichts anderes gesetzt sein als durch sich selbst. Das Sein des Ich ist seine eigene Tat und somit keine Tatsache, sondern eine Tathandlung. Wie aber kommt das Ich dazu, diese ursprüngliche Tathandlung zu begehen? Dies wird von Fichte dadurch erklärt, dass das Ich von Natur den Drang zur Produktion in sich trägt, dass das theoretische Ich sich auf das praktische Ich gründet, dessen Wesen Wille, Trieb, Streben ist. Die Existenz des Ich ist keine Behauptung, sondern eine Forderung, kein Axiom, sondern ein Postulat, kein Schluss, sondern ein Entschluss. Daher heißt der oberste Satz der fichtischen Philosophie: Setze dein Ich. Ohne Ich gibt es keine objektive Welt, keine Natur, kein Nicht-Ich. Daher lautet der zweite Hauptsatz: Das Ich setzt das Nicht-Ich. Das Ich setzt sich und sein Gegenteil. Das theoretische Ich setzt einen Gegenstand, damit das praktische Ich einen Widerstand habe. Kurz, die Welt ist ein Produkt des Ich. Das Ich vollzieht eine Reihe von Handlungen und so entsteht das, was wir die Außenwelt nennen. Aber diese Handlungen des Ich geschehen unbewusst. Wir wissen nichts von dieser schöpferischen Tätigkeit, ähnlich wie im Traume, wo uns gleichfalls Geschöpfe gegenübertreten, die uns als Realitäten, als vollkommen selbstständige Wesen erscheinen, obgleich sie nichts anderes sind als Produkte unserer Geistestätigkeit. Diese unbewusste weltschöpferische Tätigkeit des Ich nennt Fichte die bewusstlose Produktion. Und das Vermögen, wodurch wir diese Tätigkeit vollziehen, findet er in der Einbildungskraft. Weil die Produktion bewusstlos ist, erscheint uns die Welt als etwas außer uns, als Nicht-Ich, als Objekt, das heißt, als etwas, das unabhängig von unserem Subjekt besteht. Was wir aber für unser Objekt halten, ist in Wahrheit unser Produkt. Die ganze Deduktion handelt jedoch von Tatsachen des Unterbewusstseins. Nun gibt es aber eine menschliche Geistestätigkeit, in der dieser dunkle Vorgang jedermann klar vor Augen liegt. Diese Tätigkeit ist die Kunst. Das Vermögen, wodurch die Kunst ihre Schöpfungen hervorbringt, ist gleichfalls die Einbildungskraft, und auch das Resultat, zu dem sie gelangt, ist dasselbe wie das der fichtischen Produktion. Wenn nämlich die Kunst ihre Tätigkeit vollendet hat, so stehen auch ihre Produkte als scheinbar selbstständige Objekte da, als Realitäten, die vom Ich des Künstlers losgelöst erscheinen. Dennoch besteht ein bedeutsamer Unterschied. Was dort der Mensch bewusstlos vollbringt, die Schöpfung einer in sich zusammenhängenden Welt, das tut hier der Künstler mit völligem Bewusstsein. Hier wird die Theorie zur Wirklichkeit, und was jeder Mensch tut, ohne es zu wissen, in der Dunkelkammer des Unterbewussten, das vollzieht der Künstler als ein seiner selbst mächtiges Wesen im Tageslicht des Selbstbewusstseins. Darum hat Fichte gesagt, die Kunst macht den transzendentalen Gesichtspunkt zum Gemeinen. Seine Philosophie ist, wenn man sie recht versteht, eine radikale Künstlerphilosophie. Und die Romantiker verstanden sie und machten Fichte zu ihrem Propheten. Schelling. Die Grundlage des fichtischen Systems ist eine Gleichung. Ich ist gleich die Welt. Kehrt man diese Gleichung um, so erscheint die ganze Welt als ein Ich, als ein geistiges, lebensdurchströmtes Wesen, als ein Stufenreich von intellektuellen Potenzen, deren höchste der selbstbewusste Mensch ist. Unter diesem Gesichtswinkel erscheint die Natur nicht mehr als eine tote Masse, eine starre Schranke des Geistes, als ein Gegen-Ich, sondern als ein unentwickelter Mensch, eine unreife Intelligenz, Stoff von unserem Stoffe und Geist von unserem Geiste. Natur ist nicht ein ungeistiges, sondern ein vorgeistiges, unbewusster werdender Geist, eine Entwicklungsreihe immer besser gelingender Versuche, des Nicht-Ich, Ich zu werden. Das ist der Standpunkt Schellings. Sagte Fichte, Ich ist gleich alles, so sagte Schelling, alles ist gleich Ich. Und bezeichnete daher das System Fichtes als subjektiven, sein eigenes als objektiven Idealismus. Für ihn sind sowohl Natur wie Geist Einheit des Idealen und Realen, des Subjektiven und Objektiven. Nur dass in der Natur das Reale, im Geist das Ideale überwiegt. Natur und Geist, Objekt und Subjekt stehen zueinander im Verhältnis der Polarität, deren Grundgesetz lautet, Identisches entzweit sich, Entgegengesetztes strebt nach Vereinigung. Polarität zeigen alle materiellen und geistigen Phänomene, der Magnetismus, die Elektrizität, die Säuren und Alkalien, die Körper in ihrer Wechselwirkung von Repulsion und Attraktion, Pflanze und Tier in ihrem entgegengesetzten Verhalten zum Sauerstoff, die höheren Lebewesen in ihrem Dualismus von Irritabilität oder physischer Reizbarkeit und Sensibilität oder psychischer Reizbarkeit, das Ich in seiner bewusstlosen und bewussten Tätigkeit und die Kunst, die als Darstellung des Unendlichen das wahre und ewige Organon der Philosophie ist. Die höchst geistreiche, ob schon in ungenießbarer, lähmend enigmatischer Sprache vorgetragene Philosophie Schellings ist, trotz steter Bezugsnahme auf Kant und Fichte und freigebigstem Gebrauch der Worte kritisch und transzendental, nur eine maskierte oder vielmehr ihr selbst unbewusste Rückkehr zum Dogmatismus, worin zunächst noch kein Einwand läge, wenn Schelling sich darauf beschränkt hätte, Poet zu sein wie Novalis oder Essayist wie Friedrich Schlegel oder ein großartiges enzyklopädisches Lehrgebäude zu errichten wie Hegel. Zu einem solchen gelangte er aber nie. Der Grund lag darin, dass er zu rasch und zu früh berühmt wurde. Infolgedessen begnügte er sich damit, immer nur allerlei apokalyptische Richtlinien und Andeutungen, Kohlenskizzen und Brouillons, Programme und Denkschriften in die Welt zu schicken. Was Fichte Kant vorwarf, dass er sich selbst nicht verstehe, gilt tatsächlich von Schelling. Der Grund seiner Unverständlichkeit lag nicht darin, dass seine Ideen zu tief waren, sondern dass er sie nicht bis zur letzten Klarheit durchgedacht hatte und daher umso weniger anderen klar machen konnte. Und dass er auch das ungeheure Tatsachenmaterial, das er beherrschen wollte und musste, nicht in der Hand hatte. Er half sich daher mit einem dilettantischen Eklektizismus, der seine Mängel hinter einem vornehmen Orakelton zu verbergen suchte. Seine Enunziationen fanden aber gleichwohl längere Zeit ein begeistertes Publikum, teils wegen der originellen, fruchtbaren und beschwingten Gedanken oder vielmehr Apassus, die tatsächlich in ihnen verstreut lagen, teils weil es zu allen Zeiten Halb- und Schiefgebildete gibt, die zu strengem und reinem Denken nicht aufgelegt oder nicht fähig sind und daher den Nebel, indem man sich gar nichts anderes als tappend bewegen kann, als bequem und zugleich sehr apart begrüßen. Die Chemie kennt gewisse Körper, Katalysatoren, die die Eigenschaft besitzen, das Tempo eines chemischen Vorganges durch ihre bloße Anwesenheit zu steigern. Ein solcher katalytisch wirkender Stoff fesselt durch seine Affinität einen Bestandteil einer Verbindung, die er dadurch spaltet, und gibt ihn an einen Körper mit stärkerer Affinität wieder ab. Er verursacht also bloß die Bildung labiler Zwischenprodukte, während er selbst im Resultat der chemischen Reaktion, die er hervorgerufen hat, nicht erscheint. Er gibt nur den Anstoß. Eine solche produktive Zersetzerin, Quelle geistiger Chemismen und Beschleunigerin der seelischen Reaktionsvorgänge, war die romantische Schule. Sie bewirkt neue Verbindungen, Umlagerungen, Umbildungen, ohne selbst im dauernden Endprodukt dieser Umwandlungsprozesse zu erscheinen. Sie war eine bloße Entwicklungsbeflüglerin, nicht selbst produktiv, aber produktiv machend, ein bloßes Element der Unruhe, Aktivierung, Antreibung und Anregung. Dies kam daher, dass die Romantiker die neurasthenischen, unkonsolidierten, pathologischen ihrer Zeit waren und daher eine geringere seelische Stabilität und ein höheres psychisches Witterungsvermögen besaßen. Fortschritte der Naturwissenschaft. Ein solches Flair bewies auch Schelling, als er eine naturwissenschaftlich orientierte Philosophie ins Leben rief. Denn im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts wurde Naturphilosophie die große Mode. Unterstützt durch eine Reihe bedeutsamer Fortschritte auf empirischem Gebiet. 1800 gelang Carlyle und Nicholson die Elektrolyse, die Zerlegung des Wassers durch den galvanischen Strom. Dieser wurde dann von Humphry Davy genauer erforscht, der durch ihn zur Entdeckung zweier neuer Metalle, des Kaliums und des Natriums gelangte, indem er aus Kali, K2O, und Natron, Na2O, die man bisher für Elemente gehalten hatte, auf elektrolytischem Weg den Sauerstoff ausschied. Er war auch einer der ersten, die Wärme für eine Bewegungserscheinung zu erklären. 1811 entdeckte Courtois ebenfalls ein neues Element, das Gay-Lussac wegen seines veilchenfarbigen Dampfes nach dem griechischen Iodes Jod taufte. Von dem letzteren stammte auch die berühmte Recherche sur la dilatation des gaz et des vapeurs, in der der Nachweis geführt wird, dass alle Gase und Dämpfe sich bei gleicher Erwärmung gleich stark ausdehnten. In demselben Jahr wie diese Schrift, 1802, erschien auch die Abhandlung On the Theory of Light and Colors, worin Thomas Young das Licht für eine Bewegung des Äthers erklärte und die einzelnen Farbempfindungen auf die verschiedene Anzahl der Schwingungen zurückführte, die jene Ätherbewegung auf der Netzhaut erzeugt. Theodore de Saussure, der Sohn des ersten Mont Blanc-Besteigers Benedict Saussure, machte botanische Experimente mit Nährlösungen und enthüllte aufgrund von teilweise schon sehr genauen Messungen die Rolle, die der Sauerstoff, die Kohlensäure, das Wasser, die Salze und die sonstigen Mineralstoffe des Erdreiches im Leben der Pflanze spielen. Monge unter dem Konvent, Leiter der Geschützgießerei, unter Napoleon, Teilnehmer der ägyptischen Expedition, erfand die darstellende oder projektivische Geometrie, durch die es ermöglicht wird, Körper auf die Ebene zu projizieren, dreidimensionale Gebilde auf zweidimensionale zu reduzieren oder vielmehr als solche darzustellen. Eine Wissenschaft, die für den Ingenieur und Techniker, aber auch für den Baukünstler und Maler von der größten Wichtigkeit ist. Cuvier, der Liebling Napoleons, von ihm mit der Reorganisation des Unterrichtswesens betraut, ließ 1805 seine Leçon d'anatomie comparée erscheinen, gelangte als erster zu einer Unterscheidung der Wirbellosen, indem er sie in drei Kreise zu vier Klassen einteilte, begründete seine Lehre von der Korrelation der Organe, nach der alle Teile eines bestimmten Tiertypus einander bedingen und in engster Wechselwirkung stehen. Beim Fleischfresser zum Beispiel die verdauenden Eingeweide, die starken Kiefer und Klauen, die raschen Bewegungswerkzeuge, die scharfen Zähne und Augen. Und entwickelte seine Katastrophentheorie, die die Erdgeschichte in periodischen Umwälzungen verlaufen lässt. In jeder geologischen Epoche entsteht durch Neuschöpfung eine besondere Fauna, die eines Tages durch eine Katastrophe vollkommen vernichtet wird, um einen anderen Platz zu machen. Von der letzten Erdrevolution nahm er an, dass sie vor 5000 Jahren stattgefunden habe. Diese Hypothese ist von der späteren Wissenschaft vollkommen verlassen worden, aber damals herrschte sie unumschränkt. Und als Lamarck 1809 in seiner Philosophie Zoologique die gegnerische Abstammungslehre aufstellte, die die Entwicklung des Tierreichs durch Anpassung und Vererbung, die Entstehung der Organe durch Gebrauch und ihre Verkümmerung durch Nichtgebrauch erklärte, fand er keinerlei Beachtung. Es war begreiflich, dass ein Zeitalter, das so jähe und gewaltsame Veränderungen erlebt hatte, wie sie von der Französischen Revolution und Napoleon ausgegangen waren, der Katastrophentheorie mehr Glauben entgegenbrachte. Liebe Frau Professor Lederer, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Haben Sie zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ja, eigentlich habe ich mich jetzt erst im Zuge dieser Auseinandersetzung wieder mit Friedell befasst, nach sehr, sehr langer Pause. Und was ich also bei ihm sehe, ist, dass er also ein sehr witziger Mann ist. Ein sehr witziger Mann. Und zwar, weil er ja sehr subjektiv diese ganze Kulturgeschichte schildert. Und ich glaube, er richtet sich da an ein Publikum, das es nicht so sehr nötig hat, grundsätzliche Informationen sich über ein Gebiet anzueignen, sondern, ich meine, immerhin ist das Buch ja Max Reinhardt gewidmet, solche Leser wissen ohnehin schon, worum es geht. Friedell schreibt sehr häufig, was in konventionellen Kulturgeschichten nicht steht. Das ist ihm interessant und das macht auch, glaube ich, den Witz aus dieser ganzen Geschichte. Also ich würde ihn nicht empfehlen als ein Lehrbuch. Wenn man wirklich etwas profund wissen will von so einem Gebiet, dann müsste man sich vielleicht an die Enzyklopädie Britannica wenden, ja, 75.000 Artikel, circa 4.000 Wissenschaftler und Fachkräfte schreiben da an diesen Artikeln. Das sind Jahrhundertunternehmen, die also dann auch immer wieder umgeschrieben werden, für eine entsprechende Zeit umgeschrieben werden, ergänzt die alten Artikel, neue Artikel kommen hinzu. Also das gilt ja auch für den Bruckhaus. Das sind dann auch also Bücher, die man als Nachschlagwerke praktisch verwenden kann, die man ja auch nicht so lesen soll, wie man den Friedel in einem durchliest und die dann wirklich also Wissen vermitteln. Das hat auch selber geschrieben, dass er bei der Abfassung dieses Werkes auf größte Unwissenschaftlichkeit geachtet hat. Ja, aber das wird natürlich nur interessant, wenn man sehr viel weiß über diese Sachen. Dann kann man auch seine persönlichen und subjektiven Anschauungen viel mehr schätzen, als wenn man das alles nicht weiß und glaubt, das ist das Einzige, was gesagt wird. Und auch seine Provokationen. Ja, provokant ist er. Er schreibt das also wirklich sehr, sehr bewertend. Und das ist natürlich auch etwas, was ja gewissermaßen zum Widerstand anregt, nicht? Weil also man muss nicht unbedingt mit ihm übereinstimmen. Wo regt sich dieser Widerstand bei Ihnen im Besonderen? Wenn ich mir die Bewertungen anschaue, die er da schreibt, zum Beispiel über Schleiermacher, kakophones Abhängigkeitsgefühl der Religion, den Fichte lässt er also relativ ungeschoren, aber den Schelling, ja, das ist also ungenießbare Naturphilosophie, das ist so etwas wie, hat sich selbst nicht verstanden, Leser verstehen sich auch nicht, also den Schelling mag er nicht. Das ist natürlich also sein gutes Recht, das ist überhaupt keine Frage. Es gibt auch bei mir viele Leute, die ich nicht mag. Und das finde ich auch immer also dann sehr witzig, wenn man also dann solche Einstellungen liest. Wo ich natürlich also mit Friedel auch nicht also übereinstimmen kann, ist, wenn er Novalis als den größten Philosophen der Romantik bezeichnet, nicht Schelling, nicht Fichte und auch nicht Schleiermacher, sondern Novalis, also ich muss sagen, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß natürlich, dass er eine Dissertation über Novalis geschrieben hat, kenne diese Dissertation nicht, aber ich würde also sagen, ich habe jetzt wieder den Blütenstaub ein bisschen in die Hand genommen und habe also mir gedacht, naja, also so aufregend ist das alles nicht, was er da schreibt. Ich glaube, es ist vielmehr umgekehrt, nicht? Dass also Novalis sehr stark von Fichte beeinflusst war. Das weiß man ja aus seinen Tagebuchaufzeichnungen, dass er auch sehr, sehr oft mit dem Text, mit dem fichteschen Text gerungen hat und sich geärgert hat über diesen Text. Und dass natürlich also in diesen Texten dann Fichte wieder vorkommt, ja, das ist schon klar. Also immer wieder, auch wenn man über Novalis liest, dann steht dieser Satz, nach innen geht der geheimnisvolle Weg, in uns oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten. Das ist also dieser Satz, der dann so standardmäßig kommt. Und das hat natürlich mit dem Rückgang Fichtes in das Ich sehr, sehr viel zu tun und wird auch bei Novalis dann eben in einer dichterischen Form sehr, sehr stark variiert. Was er über den magischen Idealismus sagt, das ist übrigens ganz interessant, das findet sich fast wortgenau in einem Standardwerk über die Romantik bei Rudolf Heim, die romantische Schule. Das ist in Berlin 1870 erschienen und wird hier unzitiert übernommen. Friedel wäre also praktisch schon ein gefundenes Fressen für gegenwärtige Plagiatsforscher und Plagiatsjäger. Wir wissen ja, die haben einen großen Einfluss und können sogar Minister stürzen. Oder zumindest in den Rang von EU-Kommissaren befördern. So ist es. Friedel wäre in der Tat ein gefundenes Fressen für Plagiatsjäger gewesen. Er hat sich doch gewissermaßen noch selbst zubereitet. Insofern, als er den Plagiatsgedanken als solchen ablehnt und in der Kulturgeschichte in der Einleitung den Satz formuliert, ein Zeitalter, in dem zu wenig gestohlen würde, sei ein armes Zeitalter. Ja. Hat sich in einer eigenartigen Koalition wiedergefunden mit Brecht, der ja auch den Gedanken des geistigen Eigentums abgelehnt hat. Das haben seine Erben, glaube ich, nicht ganz so übernommen. Ja, also ich bin da auch eigentlich, sind das Fragen, die mich weniger interessieren, ja. Ob jetzt jemand da genau zitiert oder nicht. Ich meine, das geht ja quer durch die ganze abendländische Kulturgeschichte, dass man sich bedient an Homer. Das ist ja also das vordergründigste Opfer gewesen. Das ist ja überall, kommen wieder diese Geschichten vor. Also das ist sicher ein Thema, das jetzt im Moment sehr, sehr aktuell ist, aber zeitweise überhaupt niemanden interessiert hat. Interessanter Punkt, wie es weitergeht. Friedel steht ja immer auf dem Standpunkt, dass wir uns ganz wichtige Quellen unserer Kunst- und Wissenschaftsschöpfung beschneiden, indem wir den Zugang zu schwierig machen und zu teuer machen. Ja. Und das ist natürlich schon eine Seite dieser Medaille. Auf der anderen Seite steht natürlich, dass Künstler sehr wohl eine Wertschöpfung aus ihrer Produktion haben sollen. Das ist natürlich richtig und sie werden ja auch immer mehr und mehr rechtlich abgesichert. Und das ist auch ihr gutes Recht, das ist schon richtig, ja. Wie würden Sie dieses romantische Philosophen-Dreigestirn Fichte, Schelling, Schleiermacher beurteilen? Ja, also ich würde sagen, Schleiermacher ist für mich schon eine sehr interessante Figur und dieses religiöse Abhängigkeitsgefühl, das er da beschreibt in seinen Schriften zur Religion, in seinen Reden zur Religion, hat doch mehr Tiefe, als ihm der Friedel das zuspricht hier. Ich meine, er schreibt diese Reden an die gebildeten Verächter der Religion. Und unter den Gebildeten versteht er natürlich in erster Linie die philosophischen Gebildeten, die Kenntnis der kantischen Transzendentalphilosophie besitzen. Das ist also sein Ausgangspunkt. Richtig ist, was Friedel sagt, dass also dieses religiöse Gefühl zwischen Wissen und Tun steht. Aber wenn man das dann auf dieser Ebene sieht, steht dieses religiöse Gefühl natürlich auch zwischen der Kritik der reinen Vernunft und der Kritik der praktischen Vernunft von Kant. Also auf der einen Seite haben wir da die Erkenntnistheorie, in der der Anteil von Sinnlichkeit und Erkenntnis an der Erfahrung der gegenständlichen Welt festgelegt wird. Auf der anderen Seite haben wir die praktische Vernunft, die Vernunft des Handelns, die aus der Natur des Menschen und aus dem freien Willen des Menschen oberste Grundsätze für das sittliche Handeln ableitet. Und dazwischen, sagt Schleiermacher, steht eine ganz besondere Anlage, die auch also eine eigene gerechtfertigte Anlage ist, nämlich das Gefühl. Und da befindet er sich dann natürlich auch wieder zwischen diesen zwei großen Kritiken von Kant, der ja in der Kritik der ästhetischen Urteilskraft auch das Gefühl bereits thematisiert hat. Aber natürlich in einer ganz besonderen Weise, ja. Also zum Beispiel, das Schöne, sagt er, ist ein Gefühl, das sich im freien Spiel der Erkenntniskräfte, Verstand und Einbildungskraft einstellt bei der Betrachtung eines Gegenstands und zu einem Urteil drängt, sich in einem Urteil formulieren will, das also einen Anspruch auf Allgemeinheit hat und Mitteilbarkeit. Also ein Urteil, wie zum Beispiel dieser Gegenstand ist schön, ist bei ihm bereits ein Gefühlsurteil. Bei Schleiermacher ist dieser Ansatzpunkt auch. Und zwar also ganz, ganz wichtig ist für ihn das, was Fichte ja nie ernst genommen hat, dieses Affiziertwerden des Ich durch einen Gegenstand. Immer wieder kommt er darauf zurück, dass also die Sinnesorgane und das Nervensystem bei dieser Anschauung eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und für ihn ist also das religiöse Gefühl, so sagt er einmal, Anschauung und Gefühl in einem. Jetzt im Unterschied zu Kant sagt er aber, dieses Gefühl ist ein unglaublich privates Gefühl, das derartig unbestimmt ist, dass es nicht mehr in einem Urteil erfasst werden kann. Das ist also, ja, ich würde fast sagen, auch natürlich eine Schwierigkeit, wenn ein Philosoph so etwas Unbeschreibliches beschreiben will. Und man könnte da durchaus auch verstehen, wenn sich jemand auf den Wittgensteinschen Satz zurückzieht, worüber man nicht sprechen kann, soll man schweigen. Er kennt natürlich dann dieses Problem und versucht also trotzdem, dieses Gefühl mit zu umschreiben. Ehrfurcht, Liebe, Ahnung, unbestimmtes Schweben zwischen Unbestimmten und Bestimmten, das sind dann alles so seine Möglichkeiten, die er diesem Gefühl also dann zuspricht. Sie haben im Vorgespräch gemeint, dass gerade Schleiermacher heute wieder eine große Bedeutung bekäme. Ja, also Bedeutung nicht, ich finde ihn aber wahnsinnig aktuell. Und zwar, wenn er also gegen seine damalige Zeit schreibt und diese Verächter der Religion kritisiert, das macht er praktisch in einem Stil, der auf unsere Zeit nahtlos zutrifft. Er sagt, diese Leute sind alle so diesseitsgewandt, empirisch, sie zeichnen sich aus durch hemmungslose Sinnlichkeit und auch durch eine frivole Gleichgültigkeit den Mitmenschen gegenüber. Ich meine, das sind Dinge, die man ja auch in unserer Zeit anbringen kann. Umgekehrt ist er dann, steht er natürlich sehr, sehr kritisch auch den religiösen Institutionen gegenüber. Und das, was er hier zu sagen hat, ist auch etwas, was ich glaube, dass jeder, der in unserer Zeit lebt und auch der die letzten Skandale verfolgt hat, in die die Kirche verwickelt war, doch sehr, sehr aktuell ist. Da sagt er einerseits, also er mag die Theologie überhaupt nicht, die also die Religion mit Metaphysik und Logik überschwemmt. Er kritisiert, dass diese religiösen Institutionen eigentlich ihre Glaubensbekenntnisse im Lauf der Geschichte durch Kriege und mit dem Schwert erzwingen wollten. Er kritisiert auch, dass die Religion ein Geschäft mit dem Jenseits betreibt, dass sie auf die Angst vor dem Tod rechnet und die Menschen praktisch durch diese Angst zu einem sittlichen Verhalten zwingen will. Also Religion als Machtmittel. Ja, ganz klar. Also das lehnt er total ab und er sieht natürlich auch, und das sagt er ganz klar, dass die Religion selbst in ihrer Geschichte sehr viel garstige moralische Flecken hat, wie er das sagt. Und das ist ja etwas, was wir in der letzten Zeit auch so empfunden haben. Wobei wir da jetzt ein wenig Religion und Amtskirchen gleichgesetzt. Richtig, also das ist für ihn die Kritik an den religiösen Institutionen, eindeutig. Und da stellt er eben seine Privatreligion praktisch, dieses religiöse Gefühl entgegen, das sich durch keine Religion praktisch erklären lässt. Das ist auch sehr interessant. Ich meine, wenn ein religiöses Gefühl wirklich so privat ist, dann kann es natürlich sich auch außerhalb der Religion etablieren oder in jeder beliebigen anderen Religion. Und das wird wahrscheinlich traditionellen dogmatischen Theologen, zum Beispiel der Kirche, nicht sehr gut passen. Glauben Sie, dass Fichtes Idealismus für uns heute noch aktuell ist? Also für Friedel ist Fichte ein Kunstphilosoph. Er sagt also, ja, radikale Kunstphilosophie, das ist für ihn, so sieht er Fichte. Und ich würde sagen, also ich sehe ihn unter diesem Gesichtspunkt eigentlich nicht. Ich sehe ihn mehr als politischen und gesellschaftskritischen Philosophen. Und da finde ich, dass er doch noch einige Aktualität hat. Ich meine, Fichte war ein enorm politischer Mensch. Er hat auch in einer Zeit gelebt, die ja wirklich also von politischen Ereignissen geprägt war. Französische Revolution, Auflösung des Kaiserreichs. Dann hat er auch noch den Aufstieg des Napoleon erlebt. Nicht seinen Fall, aber den Aufstieg. Und er war ja sehr gegen Napoleon eingenommen. Also das zeigt alles, dass Fichte hier ein sehr, sehr großes Interesse hat. Und er hat auch also dann sehr, sehr wichtige Bücher geschrieben, in denen er also ökonomische Fragen der Gesellschaft berührt, geschlossener Handelsstaat, oder auch eben, indem er rechtliche Probleme, staatsrechtliche Probleme zur Diskussion stellt. Und da finde ich, dass er natürlich schon also sehr, sehr viel auch zu unserer Moderne zu sagen hat. Da zeigt er sich als Philosoph der bürgerlichen Gesellschaft in solchen Fragen, wenn er zum Beispiel fragt, also inwieweit darf der Staat in die Privatsphäre des Einzelnen eingreifen, oder wenn er also Themen des Eigentums, Ehe, Familie zur Diskussion stellt, da glaube ich, ist er also schon noch sehr, sehr aktuell. Das würde ich schon sehen. Ich möchte vielleicht zu dieser ganzen Situation, wie Individuen sich in diesem fichteschen System dann also arrangieren in einer Gesellschaft, möchte ich vielleicht noch einiges sagen und auch also zu seinem Ehe- und Familienrecht ein bisschen Stellung nehmen. Denn da gibt es doch sehr interessante Konsequenzen, die sich dann ableiten lassen. Ich meine, da imitiere ich jetzt so quasi ein bisschen den Stil von Friedel, der ja auch immer auf so dann so besondere Zuckerln hingeht und vielleicht nicht dann das sagt, was man über Fichte so immer wieder hört. Es geht also bei Fichte wesentlich in einem ganz bestimmten Punkt, den möchte ich ansprechen, da ist natürlich schon vorher in den Grundlagen des Rechts schon sehr viel gesagt, wie das abgeleitet wird und so, um eine ganz besondere Beziehung. Und zwar, wie begegnet das Individuum, das bereits also einen Körper hat und ein reales Wesen ist, das in einer körperlichen Welt und in einer Realität steht, wie begegnet dieses Individuum dem anderen? Und zwar, der andere ist ja zunächst ein Objekt unter anderen Objekten. Und wie erfährt das Individuum, dass der andere ein vernünftiges und freies Wesen ist, wie er selbst auch? Das ist ein ganz interessanter Ansatz. Der Fichte meint nämlich, dass das grundsätzlich im Gespräch und in der Kommunikation geschieht. Wenn der andere das Individuum anspricht und ihm praktisch eine Aufforderung zu freier und vernünftiger Selbsttätigkeit zugesteht, dann weiß das Individuum plötzlich, aha, da werde ich in meinem wesentlichen Bereich getroffen. Es fühlt sich zwar von außen bestimmt, aber es fühlt sich bestimmt als ein freies und vernünftiges Wesen. Und es muss annehmen, dass der andere auch ein solches ist. Ein freies und vernünftiges Wesen. Und das schließt auch im Gespräch. Wo er angesprochen wird, schließt er. Aha, der andere ist also auch ein sprechender, freier, vernünftiger Mensch. Und ich finde, das ist natürlich eine unglaublich interessante Theorie. Fichte sagt einmal, nur im Geben und Nehmen von Erkenntnissen ist der wahre Charakter des Menschen. Und noch ursprünglicher als in dieser Kommunikation erfolgt diese Beziehung in der Erziehung. Erziehung ist bei Fichte die Aufforderung zur freien und selbsttätigen Handlung eines Menschen. Also das Kind praktisch wird aufgefordert zu lernen. Das ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Gedanke auch der deutschen Klassik, die Erziehung des Menschen, und hat auch sehr, sehr starke gesellschaftspolitische Konsequenzen natürlich. Denn diese sehr, sehr optimistische Auffassung, die dahinter steckt, ist ja eigentlich, je gebildeter und vernünftiger ein Mensch ist, umso besser ist er auch in der Lage, sich in der Welt mit den anderen Individuen zu arrangieren. Das heißt, seine eigene Freiheitssphäre zu bewahren, aber auch die Freiheitssphäre des anderen zu respektieren. Und wie er das macht, das ist natürlich dann eine Konsequenz. Das macht er, indem er einen freien Gesellschaftsvertrag im Sinne von Rousseau abschließt, in dem rechtlich und im Staat diese Beziehung der Individuen untereinander geregelt wird. Das ist natürlich eine sehr moderne Auffassung. Und das ist durchaus noch in unserer Zeit lebendig als solche und war, das muss ich dazu sagen, natürlich nicht eine Erfindung von Fichte, sondern Rousseau und das Ganze und Fichtes ganze Zeit war einfach von diesen Gedanken sehr, sehr durchdrungen und hat sehr viel über diese Situation und über diese Relation nachgedacht. Und man würde jetzt meinen, dass dieser moderne Gedanke, der da auftaucht, auch im Familienrecht tragbar wird und eine Ehe begründet, in der sich also freie, selbsttätige Individuen verwirklichen können. Mitnichten, mitnichten, muss ich sagen. Das sieht bei Fichte dann ganz anders aus, denn er wählt nicht diesen Ansatz, des Gesprächs praktisch, der entscheidend ist für diese unmittelbare Begegnung des anderen, sondern für ihn findet diese eheliche Beziehung natürlich auf der grob sinnlich-leiblichen Ebene statt, wo sich zwei Individuen als Objekte gegenüberstehen, im Beischlaf. Also das ist sein Ausgangspunkt. Und da möchte ich jetzt doch zwei Zitate bringen im O-Ton, denn sonst glaubt man mir ja gar nicht, was da gesagt wird. Die Natur hat ihren Zweck der Fortpflanzung des Menschengeschlechts auf einen Naturtrieb gegründet, der nur um seiner selbst willen da zu sein und auf nichts anderes auszugehen scheint als auf seine Befriedigung. Auf Seite 298 der Grundlagen des Naturrechts. An anderer Stelle heißt es, die besondere Bestimmung der Natureinrichtung ist die, dass bei der Befriedigung des Triebes im eigentlichen Akt der Zeugung das eine Geschlecht sich nur tätig und das andere sich nur leidend verhalte. Das männliche Geschlecht ist im Zeugungsakt tätig, das weibliche Geschlecht ist leidend. Und es versteht sich natürlich von selbst, dass sich aus dieser Rollenverteilung, die sich auf dieser grobsinnlichen Ebene ergibt, dann ganz bestimmte Konsequenzen abgeleitet werden, die also, glaube ich, emanzipierten Frauen nicht gefallen. Für Fichte ist das dann also so, dass die Frau ihren Geschlechtstrieb und auch die Befriedigung ihres Triebs einfach aufzuopfern habe. Aufopfern, spricht er. Er spricht vom Aufopfern der Frau zugunsten des Mannes. Und da setzt er dann komischerweise auch mit seinem Liebesbegriff an. Was ist Liebe für Fichte? Das ist also eine sehr, sehr interessante Geschichte, nämlich, und jetzt zitiere ich wieder, Liebe ist die Gestalt, unter der sich der Geschlechtstrieb im Weibe zeigt. Liebe aber ist es, wenn man um des anderen willen, nicht zufolge eines Begriffs, sondern zufolge eines Naturtriebs, sich aufopfert. Ja, also Liebe als ursprüngliches, typisches, weibliches Verhalten, das der Mann erst langsam von der Frau lernt und ihr auch dann Opfer bringt. Also ich stelle mir das so vor, er schenkt ihr halt dann zu Weihnachten ein wertvolles Schmuckstück. Mehr ist da schon nicht drin, denn wenn man also dann die Paragraphen 16 und 17 des Eherechts betrachtet, dann weiß man also, was diese Aufopferung auch gesellschaftlich für die Frau bedeutet. Da heißt es also in Paragraph 16, im Begriff der Ehe liegt die unbegrenzte Unterwerfung unter den Willen des Mannes beschlossen. Die unbegrenzte Unterwerfung der Frau unter den Willen des Mannes, Paragraph 16. Und Paragraph 17, auch interessant, sagt also, wenn die Frau eine Ehe eingeht, so übermittelt sie, so opfert sie dem Mann ihr gesamtes Eigentum und Vermögen. Und sie opfert ihm auch ihre Rechte als Staatsbürger. Das heißt, der Mann wählt für sie, der Mann benutzt öffentliche Bildungsanstalten, aber die Frau nicht. Das ist eben ihr Opfer. Ich meine, da muss ich schon sagen, patriarchalischer geht das nicht mehr. Welche emanzipierte Frau möchte mit so einem Mann verheiratet sein? Das ist ja unglaublich. Also da ist er für mich nicht modern. Und da steht er auch, also im Gegensatz zu seinem eigenen Ansatz, den ich vorher geschildert habe, wo sich in der Erziehung freie Personen praktisch begegnen und miteinander kommunizieren, da steht er natürlich auch im Gegensatz dazu. Das ist ganz klar. Ich meine, da schließt sich auch wieder ein bisschen der Kreis zu dieser Beschreibung, die Friedel also von der Person des Fichte gegeben hat. Ja, vielleicht ist das auch ein Grund, dass er dann also auf solche Abwege gerät. Ich finde, das sind Abwege, ja. Friedel beschreibt in suggestiv, feuriger und gebieterischer Blick, mehr diktatorisch als demonstrativ im Vortrag. Wir haben das ja alles gehört. Nicht den geringsten Widerspruch betragend. Also vielleicht spielt da seine Persönlichkeit eine Rolle und ich möchte auch nicht unbedingt also die Beziehung zu seiner Frau analysieren, wie das also wirklich ausgeschaut hat. Tatsächlich hat sich diese Formel des Untertanseins der Frau unter den Mann im Ehegelöbnis bis, ich glaube, in die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Österreich gehalten. Ist es nicht überhaupt so, dass sehr viele dieser Wege und Irrwege der Romantik bis heute fortwirken? Zum Beispiel also die Idee des Nationalstaates stammt ja auch aus dieser Zeit. Ja, ja. Ja, ja, das ist sicher so. Das ist also, unsere Gesellschaft ist noch immer also sehr, sehr von dieser bürgerlichen Ideologie geprägt. Das ist überhaupt keine Frage. Und ist dann eigentlich auch erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts sehr, sehr stark angegriffen worden, indem dann die anderen Modelle kamen, kommunistische Modelle, die ja überhaupt nicht dann eine Gesellschaft auf der Basis der Familie gründen, sondern dann eher in das Kollektiv gehen und ganz, ganz andere Ansätze haben. Das hat auch damit zu tun natürlich, dass dieser Ansatz der Bildung des Menschen auch so großes Gewicht legt, ja, dass man da immer mehr gesehen hat, dass ein gebildeter Mensch nicht unbedingt ein guter Staatsbürger sein muss. Das ist also wohl dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts, also als dieser ganze wilde Kapitalismus sich entwickelt hat. Es waren ja Bürger und gebildete Menschen. Ja, das, glaube ich, ist dann doch sehr, sehr in Frage gestellt worden und muss also wirklich auch ein bisschen problematisiert werden. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat Brigitte Lederer. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 10. November 2011, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.